zwingen ihnen den Arsch und ihren Kräften mit ihm. Wir sind hier, um euch in den Arsch zu treten. Immer feste und schnell aus. Da ist kein Schrei, da nützt euch erst recht ein Wesen. Das ist der Lohn für die Vergas. Sinnlos diskutieren, eine Horde alter Herren, die das Land kaputt regieren. Und ihre Zöglinge von gestern leben frei und ohne Sorgen sind die Plage des Jahrhunderts. So es blüht ein neuer Boden. Wir sind hier, um euch in den Arsch zu treten, immer feste und knallhart. Da ist kein Schrei, dann nützt euch erst recht kein Beten. Das ist der Lohn für den Verrat. Wenn die Zecken vor Wut heulen, geben wir noch richtig Gas. Ja, wenn wir sie zum Weißglut schreiben, haben wir so richtig Spaß. Und sie schmeißen Pflastersteine und sie werden weiter hetzen. Doch solange deutsches Blut geht, werden wir uns widersetzen. Wir sind hier.